dass im Moment, in dem es ganz hart wird, das Schicksal an Sie die bittersten Anforderungen stellt, dass Sie dann emporwachsen und das Gewinn bekommen. In dem Augenblick sind Sie, meine kleinen Leutnants, die Repräsentanten des Deutschen Reiches. Ihre kleine Gruppe oder Kompanie, die Sie führen, die ist in dem Augenblick Deutschland Ihnen zu treuen Händen anvertraut. Ein schwerer innerer Seelenkampf, in den oft keiner herumkommt, aber der dann die wahre Seelengröße eines Mannes ausmacht, dass in solchen Augenblicken wächst, über sich herauswächst und nur dem einen Gedanken lebt, jetzt hängt alles von mir ab, denn wenn jeder so denken würde, von mir hängt es nicht ab, dann armes Deutschland, dann würde eine Nation verloren sein.